I'd like to continue this morning on our theme of discipleship. Ich möchte heute mit dem Thema der Nachfolge, der Jüngerschaft fortfahren. And if you turn with me to 2 Peter chapter 1. Und wenn ihr mit mir gemeinsam 2. Petrus 1 aufschlagt. We can continue. This is the sixth message. Dann können wir da fortfahren. Das ist der sechste Teil in dieser Reihe. And it will be one of three messages. Und das wird die erste von drei Botschaften sein. And it's going to be on the habits of discipleship. Und es geht um die Gewohnheiten der Nachfolge. If you want to pick up a nice book on the power of habit, wenn ihr ein gutes Buch über die Macht der Gewohnheit haben wollt, it's by Jack Hodge. Es gibt eines von Jack Hodge. You can order it at our book table, und man kann es beim Büchertisch bestellen. And it doesn't cost much at all. Und es ist sehr günstig. But it's very, very helpful. Aber es ist sehr, sehr hilfreich. As to the power of a bad habit and the power of a good habit. Und handelt über die Macht der guten Gewohnheiten und die Macht der schlechten Gewohnheiten. Father, bless these words, I pray. Vater, segne diese Worte. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, I want to go to the Beamer for a moment and look at 2 Peter 1. Ich möchte kurz zum Beamer gehen und 2. Petrus 1, Vers 5. This is verse 5, and we read it last week. Und den haben wir letzte Woche schon gelesen, den Vers 5. And verses 3 and 4, they speak of the glory and excellency of God. Und die Verse 3 und 4 sprechen über die Herrlichkeit und die Erhabenheit Gottes. And how God has given us great promises. Und so, wie Gott uns große Versprechen gegeben hat. And then this verse says, in light of that, for this reason. Und in diesem Licht steht dann eben aus diesem Grund. For this very reason that we have these incredible promises from God. Weil wir eben diese wunderbaren Versprechen Gottes haben. Of eternal life and his presence and his and him helping us. Des ewigen Lebens und seiner Gegenwart und dass er uns zur Seite steht. Some 7,000 plus promises. Also in etwa 7,000 und mehr Verheißungen. Because of this very reason, applying all diligence. Aus diesem Grund aber reicht aber auch da in allem Fleiß. You have it right there on the bottom. Yeah. Okay, applying all diligence in your faith, supply moral excellence. Reicht aber auch da, indem ihr allen Fleiß anwendet in eurem Glauben die Tugend. And in your moral excellence knowledge. In der Tugend, aber die Erkenntnis. And then it goes on to speak about five more things. Und dann kommen noch fünf andere Begriffe. It talks about first adding moral excellence to your faith. Es spricht dem Glauben mehr Tiefe geben. Just add Tugend. We're just going to Die Tugend, also yeah. Die Tugend. In, And im Glauben die Tugend. We're adding one to another. Und also hier wird ein Begriff auf den nächsten draufgesetzt, addiert. Because as Oswald Chambers says, these are habits. Denn so wie Oswald Chambers es beschreibt, sind das alles Gewohnheiten. And then we add knowledge to excellence. Und dann kommt auf die Tugend die Erkenntnis dazu. Self-control to the knowledge. Die Enthaltsamkeit auf die Erkenntnis. Perseverance, godliness, brotherly kindness and love. Ausharren, Gottseligkeit, Brüderliebe und die Liebe. And there's eight of these. Und es gibt acht davon. But actually, there's nine. Aber eigentlich sind es neun. Because if you go to the first verse, denn wenn man zum ersten Vers geht, we see a ninth habit. Sieht man eine neunte Gewohnheit. That must precede faith. Und die muss dem Glauben vorangehen. And it says that Simon Peter, a bondservant and apostle of Jesus Christ. Und es steht da Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi. To those who have received a faith. Denen, die einen gleich kostbaren Glauben of the same kind empfangen haben. As ours. By the righteousness of our God and Savior Jesus Christ. Durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Heilandes Jesus Christus. What kind of faith do we have this morning? Was für einen Glauben haben wir heute Morgen? Is it something that we produce? Ist es etwas, das wir selbst hervorbringen? Or is it a faith that we've received? Oder ist das ein Glaube, den wir empfangen haben? Now if you go to the next slide. Receiving is the first habit. Zu empfangen ist die erste Gewohnheit. Of a disciple. Eines Jüngers. The second is confessing. Das zweite ist das Bekenntnis. Remember we talked about faith, the definition of faith is believing and speaking. Und ihr könnt euch erinnern, die Definition des Glaubens ist Glauben und Sprechen. Or receiving and speaking. Oder empfangen und aussprechen. And the third one today is doing. Und das dritte ist das Tun. Now these three habits are upward habits. Und das sind Gewohnheiten, die nach oben gerichtet sind. Next week we'll talk about the next three that are onward habits. Und nächste Woche sprechen wir über drei Gewohnheiten, die horizontal But we'll just stop with these three today. Aber mit diesen dreien wollen wir And you can turn the screen off. Okay, go to the next one. I forgot some. Galatians chapter 3, verse 1. Galater 3, Vers 1. You foolish Galatians, who has bewitched you? Ihr, o unverständige Galater, wer hat euch bezaubert? Before whose eyes Jesus Christ was publicly portrayed as crucified. Denen Jesus Christus als unter euch gekreuzigt vor Augen gemalt Look wurde. Look how powerful Paul the Apostle is speaking to the Galatians. Schaut mal, wie kräftig oder mächtig Paul zu den Galatern spricht. He calls them foolish. Er nennt sie unverständig. And then he says, who has put a spell over you? Und er sagt, wer hat euch da verzaubert? Like, I don't even know you people anymore. Ich kenne euch gar nicht mehr. What's happened to you? Was ist mit euch passiert? Who came in and taught you something else? Wer ist jetzt hereingekommen bei euch und hat euch etwas anderes gelehrt? Go on. This is the only thing I want to find out from you. Dies allein will ich von euch lernen. Did you receive the Spirit by the works of the law? Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen? Or by hearing with faith? Oder aus dem Hören des Glaubens? Are you so foolish? Seid ihr so unverständlich? Having begun by the Spirit, are you now being perfected by the flesh? Nachdem ihr im Geiste angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden? Okay, that's fine. Could we honestly say, könnten wir ehrlich sagen, that we would never be so foolish? Dass wir nie so dumm oder unverständig werden? Could we ever say that we would be so foolish? Können wir das von uns behaupten, dass wir nie so dumm wären? That we would never make this mistake. Dass wir nie diesen Fehler begehen würden. This was only something the early Christians would do. Das war nur etwas, was die frühen Christen gemacht haben. We would never make this mistake. Aber wir würden diesen Fehler nie begehen. How does faith come? Und woher kommt der Glaube? In Romans chapter 10, verse 17. In Römer 10, Vers 17. Faith comes by hearing. Der Glaube kommt aus dem Hören. And hearing the word of God. Aus dem Hören des Wortes Gottes. This is our most foundational habit. Und das ist die grundlegendste Gewohnheit, die wir haben. I could dare say this morning, ich könnte heute Morgen kaum sagen, that if we lose this habit, dass wenn wir diese Gewohnheit verlieren würden, every other habit in our Christian life is of no value. Dann wäre jede andere Gewohnheit in unserem christlichen Leben wertlos. Think of the church in Ephesus. Denkt an die Gemeinde in Ephesus. Revelations chapter 2. Offenbarung Kapitel 2. It spoke of a historical church. Dort wird von einer historischen Gemeinde gesprochen. Just like us, so wie wir das sind. A local church. Eine lokale Gemeinde. It also spoke of a time period. Aber es spricht auch von einem Zeitabschnitt. An age. Einem Zeitalter. It also spoke of churches throughout history that were like them. Und es spricht auch von Gemeinden durch die Zeitalter hindurch, die es genauso waren. They were a church that did many good things. Die Gemeinde in Ephesus war eine Gemeinde, die viel Gutes getan hat. It said, the Lord said to them, you persevere, you do all kinds of incredible things. Und der Herr hat gesagt, ihr seid ausdauernd, ihr haltet durch, ihr tut unglaubliche Dinge. But I have this one thing against you. Aber eines habe ich gegen euch. You've lost your first love. Du hast deine erste Liebe verlassen. You used to have this wonderful habit. Du hattest diese wunderbare Gewohnheit. Of spending time with me. Dass du Zeit mit mir verbracht hast. I mean, you used to listen to me. Und du hast mir zugehört. We used to meet. Wir haben uns getroffen. I used to pour myself out in the church services. Und ich habe mich echt ausgegossen in so einem Gottesdienst für dich. What happened? Aber was ist jetzt passiert? You do and you do and you do. Du tust dies und jenes. And you do good things. Und du tust gute Dinge. Real good things. You. Wirklich gute Dinge. You contend with heretics. Du stellst dich den, du weist die Heretiker zurück. You defend my word. Du verteidigst meinen Glauben. Mein Wort. But you've lost your first love. Aber du hast deine erste Liebe verloren. There's no intimacy with me. Und es gibt keine Intimität, keine Nähe zu We mir. Don't talk anymore. Wir reden nicht mehr miteinander. It's just like a marriage. Es ist so wie in einer Ehe. People get married. Leute heiraten. Before they get married, they talk all the time. Bevor sie heiraten, reden sie die ganze Zeit miteinander. The phone bill goes way up. Und die Telefonrechnung schnell You're in die talking Höhe. In the car till 4 in the morning. Und man spricht im Auto bis um 4 Uhr morgens. You can't separate these people. Man kann die zwei nicht voneinander trennen. Then they get married. Und dann heiraten sie. A few months go by. Und ein paar Monate gehen a few vorbei. Conflicts. Ein paar Konflikte. A few years go by. Ein paar Jahre. Then you see them sitting at a cafe house. Und dann sieht man sie im Kaffeehaus sitzen. And they're both staring out the window. Und sie schauen beide beim Fenster hinaus. They're sipping coffee, they're not talking at all. Sie trinken ihren Kaffee, aber sie reden nicht. How many people have seen these kinds of people? Wie viele haben schon solch so ein paar gesehen? They're everywhere. They're everywhere. Überall sieht man sie. They're just sitting there. Sie sitzen nur da. Both empty. Und sind beide leer. And just looking, they're not talking to it, not looking at each other. Und sie schauen nur in der Gegend herum. Sie schauen sich nicht an. Sie reden nicht miteinander. This habit is the most foundational habit of our Christian life. Und diese Gewohnheit ist wirklich die fundamentalste Gewohnheit in unserem christlichen Leben. It's the habit of spending time with the Lord. Die Gewohnheit, Zeit mit dem Herrn zu verbringen. Now, if you turn with me to Luke chapter 10. Und wenn ihr mit mir Lukas Kapitel 10 aufschlagt. And it's nice if you could bring your Bibles to church with you. Und es wäre schön, wenn ihr die Bibel in den Gottesdienst mitnehmt. And bring a notebook. Und auch so einen kleinen and you can buy a pen over there before service. Und man kann auch da drüben Kugelschreiber kaufen. Be a student of the word. Sei einfach ein Student, ein Schüler des Wortes. We'll get into this next week. Und nächste Woche wollen wir da auch weitermachen. Let's read Luke chapter 10. Lesen wir Lukas Kapitel 10. Story about Mary and Martha. Die Geschichte von Maria und Martha. Okay, verse 30. And a man, I lost it here. Verse 38. Vers 38. As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass sie in ein Dorf kamen und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Wonderful. She opened her home. Wunderbar. Sie hat ihr Heim geöffnet. Perfect. Ihr Zuhause. Perfect. Very commendable, very noble. Sehr nobel von ihr. Thank you, Martha. Danke, Martha. She had a sister called Mary. Und diese hatte eine Schwester. Who sat at the Lord's feet, listening to what he said. Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. Martha aber war sehr beschäftigt mit den vielen Dienen. They just had to be made. You don't understand. Man musste einfach diese Dinge tun. You don't understand. Und du verstehst das nicht. When Jesus comes to my house, wenn Jesus zu mir nach Hause kommt, they have to be done. Dann müssen gewisse Dinge gemacht werden. Lights up. Lichter müssen aufgehängt werden. We gotta change the wallpaper. Und es muss neu tapeziert werden. We gotta have a buffet. Und ein Buffet. We gotta have flowers. Und Blumen. The floor has gotta be perfect. Der Boden muss perfekt sein. You don't understand. Du verstehst das nicht. The way I am. Du verstehst nicht, wie ich bin. These things that have to be done. Diese Dinge, die getan werden müssen. She was distracted by all the preparations. Und sie wurde durch all diese Vorbereitungen abgelenkt. She came to Jesus and asked. Und sie kam dann zu Jesus und sagte zu ihm. Lord, Herr, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Tell her to help me. Sage doch, sie soll mir helfen. I'm sure there was a bit of silence right there. Und ich bin mir sicher, da war ein Moment Stille. Martha, Martha. Martha, Martha. The Lord answered. Sprach der Herr. You are worried and upset about many things. Du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. But only one thing is needed. Eins aber ist nötig. Mary has chosen what is better. Maria aber hat das gute Teil erwählt. And it will not be taken from her. Und das wird nicht von ihr genommen werden. Why? Warum nicht? Because Mary was in the habit of sitting at the Lord's feet. Weil Maria diese Gewohnheit hatte, zu den Füßen des Herrn zu sitzen. It was a part of her life. Das war einfach ein Teil ihres Lebens. It was foundational for her. Das war fundamental für sie. And the Lord was absolutely pleased. Und der Herr war sehr froh darüber. If we don't spend time with the Lord, wenn wir nicht Zeit mit dem Herrn verbringen, do you realize that everything about my Christianity is, you could almost say, worthless? Versteht ihr dann, dass alles andere, was in meinem christlichen Leben so ist, wertlos ist? If you come to church, wenn du in die Gemeinde zum Gottesdienst to kommst, spend time with the Lord for the first time in the week, um Zeit mit dem Herrn zu verbringen, und das ist das erste Mal in dieser Woche, you're going to find that the church service is almost worthless. Dann wirst du feststellen, dass der Gottesdienst ziemlich wertlos you're ist. Feel very strange. Du wirst dich sehr eigenartig you're fühlen. Feel on the outside. Du wirst dich irgendwie etwas außenstehend you don't even start singing until the third song. Und man beginnt auch nicht zu singen, bevor nicht das dritte and Lied then it's just words. Kommt. Und dann sind es auch nur Worte. But you know, I've got friends here. Aber ich habe Freunde hier. There's a girl I like. Und da ist auch ein Mädchen, das mir gefällt. Make me come. Und meine Eltern möchten, dass ich mitgehe. But we always come late anyway. Aber wir kommen sowieso immer etwas später. I don't think they really care about the service. Ich glaube, ihnen ist es nicht so wichtig. There's no preparation of the heart. Es gibt keine Vorbereitung des Herzens. And the preaching is the first time I might be listening to the Lord all week. Und die Predigt ist vielleicht das erste Mal, dass ich etwas von Gott höre in dieser Woche. And I actually, it's a nice feeling that at least I'm hearing the Lord sometime. Und es ist vielleicht ein schönes Gefühl, dass ich wenigstens einmal oder manchmal den Herrn höre. But the preaching should be the second and third witness from the Lord. Aber die Predigt sollte das zweite oder das dritte Zeugnis vom Herrn sein. The Lord sein. Should be speaking to me throughout the week. Der Herr sollte durch die ganze Woche hindurch zu mir sprechen. I should take time every day. Ich sollte mir jeden Tag Zeit and nehmen. And not fit the Lord in somewhere. Und nicht versuchen, den Herrn irgendwo hineinzupassen. Something should be removed. Einiges sollte entfernt werden. And the Lord should be placed somewhere, und der Herr irgendwo seinen Platz haben. Where I'm not tired, wo ich nicht müde bin. Where I'm not stressed out, wo ich keinen Stress habe. But it's me and the Lord. Sondern wo es nur um mich und den Herrn geht. I can find a chair, ich kann mir einen Sessel suchen. I can prepare myself. Ich kann mich vorbereiten. You know, and when I wake up in the morning, und wenn ich in der Früh aufwache, I'm just on automatic. Dann bin ich so auf Automodus. I could do this with my eyes closed und ich könnte das mit meinen geschlossenen half Augen tun. Asleep. Auch noch im Halbschlaf. I just have this nice routine. Ich habe einfach so eine schöne Routine entwickelt. I get up, I go to the bathroom. Ich stehe auf, ich gehe aufs WC. I get on a scale. Ich steige auf die Waage. I walk over, have a glass of water. Ich gehe rüber, nehme ein Glas Wasser. Then I have a piece of fruit. Dann esse ich ein Stück Obst. I put a piece of nice, healthy bread in the toaster. Und ein gesundes Stück Brot kommt in den Toaster. Then I put some olive oil on it. Und dann kommt ein bisschen Olivenöl then drauf. Then I put pumpkin seeds and almonds on it. Und dann kommen Kürbiskerne und Mandeln drauf. Then I cover it with tomato paste. Und dann kommt Tomatenmark drüber. It's delicious. Every morning I do that. Every morning. Und das mache ich jeden Morgen. Every morning I have the same thing. It's just, jeden Morgen ist das gleiche Ritual. It's a habit. Es ist eine Gewohnheit. And I can't actually wait to get up. It's just so wonderful. Ich kann es mir, gar nicht erwarten, aufzustehen, weil dieses Ritual so schön ist. I don't have to think. Ist. I just have to just go. It's on automatic. Ich muss nicht denken. Es ist einfach automatisch. We need to be like that with our time with the Lord. Und so muss es auch mit unserer Zeit mit dem Herrn sein. So that there's different ways that we spend time with the Lord. Und es gibt verschiedene Arten, wie wir Zeit mit dem Herrn verbringen. I'm getting in the habit now. Ich gewöhne mir jetzt gerade etwas an. That as soon as I open my eyes. Dass, sobald ich meine Augen I already öffne, have this habit. I praise the Lord and thank him for the day. Also das hat diese Gewohnheit habe ich schon entwickelt, dass but as soon as I swing my legs off the bed. Und im Preise, aber sobald ich dann die Füße vom Bett schwinge, I have a Bible right there. Dann liegt neben mir eine and Bibel. Before I get up and go to the toilet. Und bevor ich noch aufstehe und ins Bad gehe, I read a verse. Dann lese ich einen Vers. And I say, God, just give me something. Und ich sage, Gott, gib mir einfach etwas. We have to have something in our mind. Wir müssen etwas in unseren Gedanken haben. Dr. Cho from Korea said this. Dr. Cho aus Korea hat Folgendes gesagt. 800,000 people in his church. Und seine Gemeinde hat 800,000. And I used to have a tape by him on prayer. Besucher. Und ich hatte mal eine Kassette, wo er über Gebet gesprochen and hat. And he said, you have to understand. Und er hat gesagt, man muss verstehen, that God has the ability, dass Gott die Möglichkeit hat, to give you His full attention. Seine ganze Aufmerksamkeit dir zu widmen. At the same time that he gives another person his full attention. Und zwar zur gleichen Zeit, wenn er auch einer anderen Person seine volle Aufmerksamkeit gibt. That God has the ability to give us all his full attention at the same time. Dass Gott die Möglichkeit hat, jedem einzelnen von uns sich voll zuzuwenden. I have to realize that I am going before an almighty, all supernatural God. Und man muss bewusst sein, dass ich vor einen allmächtigen und übernatürlichen Gott bin, who loves to spend time with stehe, us. Der wirklich gern Zeit mit uns he loves möchte. It. Und er liebt es. Now we have to get over this. Und darum muss man drüber. Sometimes we think we're bothering the Lord. Manchmal haben wir das Gefühl, wir stören den Herrn. He's not interested. Er interessiert sich he's got nicht so many other people to talk to. Es gibt noch so viele andere Menschen, zu no, denen er he's just waiting there. Nein, er wartet einfach nur. Waiting. And he loves to spend time with us. Und er liebt es, mit uns Zeit zu verbringen. And if we don't know how to spend time with him, then ask him. Und wenn man nicht weiß, wie man das machen soll, dann frag ihn einfach, say, wie du Zeit mit ihm verbringen Lord, sollst. Well, I'm here and, sag halt einfach, Gott, ich stehe jetzt hier. Teach me. Lehre du mich. Show me. Zeig mir. You know what? I want to have intimacy with you. Denn ich möchte echt nahe sein. Please. Bitte. And I'm a little bit like feeling like weird here, but und help me. Ich fühle mich jetzt irgendwie ein bisschen unwohl, aber hilf mir jetzt. You know, if you just turn this, and this is what I do. I've said it before. Und hier ist etwas, was ich tue. Ich habe das vorher schon erwähnt. Psalm 100, verse 4. Psalm 100, Vers 4. Come into his presence with thanksgiving. Kommt in seine Gegenwart mit Frohlocken. It says in Romans 10. Mit Lobpreis. In Römer 10 steht. Where is the Lord? Wo ist der Herr? Where is he? Is he in heaven? Is he under the earth? Wo ist er? Ist er im Himmel? Ist er unter der Erde? Wo ist er? Where is the Lord? Where is Christ? Wo ist der Herr? Wo ist Christus? And it says he's right on your mouth. Und es steht, er ist direkt auf deiner Zunge. If you're looking for God, wenn du Gott suchst, say something to him, dann sprich zu ihm, and he'll be there. Und er wird da sein. Two things I always start with. Zwei Dinge, mit denen ich immer beginne. Lord, I want to confess. Herr, ich möchte bekennen. Such and such. Dieses und jenes. And Lord, thank you. Und Herr, danke. For such and such. Für dieses und jenes. When I start like that. Und wenn ich so anfange, I'm in his presence. Dann bin ich in seiner Gegenwart. And when I'm there, I just open his word. Und wenn ich dann da bin, dann öffne ich einfach sein Wort, so that I connect with him. Dass ich eine Verbindung habe mit ihm. Now, you can open the Bible anywhere. Ihr könnt die Bibel irgendwo aufschlagen. If you think that God can't speak to you from anywhere, wenn du nicht glauben kannst, dass Gott aus jeder Stelle zu dir sprechen kann, challenge him. Dann fordere ihn heraus. Say, okay, God, here we are. Sag, okay, Gott, hier sind wir nun. I'm going to open the Bible to somewhere where you can't speak to me from. Ich werde jetzt die Bibel an einer Stelle aufschlagen, wo du nicht zu mir sprechen kannst. Let's just see how supernatural you are. Let's see. Jetzt wollen wir mal sehen, wie übernatürlich du bist. I'm going to turn to Leviticus. Ich blätter jetzt mal in das dritte Buch Mose. Could you possibly talk to me from Leviticus? Könntest du wirklich etwas für mich im Levitikus haben? Try to find somewhere where God can't speak to you from his word. Versuch eine Stelle zu finden, wo Gott nicht zu dir sprechen kann aus seinem Wort. You can't find it. Und du wirst sie nicht finden. There's a story of this guy who was going to die. Es gibt diese Geschichte von diesem Mann, der eben kurz davor stand zu sterben. And God sent the angel of death to tell him that. Und Gott sandte den Todesengel zu ihm, um ihm das zu sagen. And the angel of death appears to him. Und dieser Todesengel erscheint. And he says, God told me to tell you that in 6 hours I'm coming back for you. Und der hat zu ihm gesagt, Gott lässt dir ausrichten, dass ich in 6 Stunden wiederkommen werde, um but, dich zu holen. Something I don't understand. Aber etwas ist hier, das verstehe ich nicht ganz. I just don't get it. Anyway, it doesn't matter. Aber ist ja egal. So the angel of death leaves. Und so geht der Todesengel wieder weg. And this weg. Guy gets on his horse. Und dieser Mann steigt auf sein Pferd. And he rides and he rides and he rides and he rides for 6 hours straight. Er reitet 6 Stunden lang. He's trying to escape the angel of death. Und er versucht diesem Todesengel zu entkommen. And he doesn't stop and he's pushing himself and pushing this horse to death. Und er bleibt nicht stehen. He's riding through the valleys, over the mountains. Und er reitet und reitet durch die Täler, über die Berge. He's just riding and riding and riding and he's just going and going and going like unbelievable. Non-stop. Through the night. Durch die Nacht hindurch. Finally gets to the city. Und schließlich kommt an diese Stadt. And he dies. Und stirbt. And the angel of death appears to him. Und der Todesengel erscheint and ihm. And he says, it's time to go. Er sagt, es ist Zeit zu gehen. And the guy says, what? Und er sagt, was? He says, it's time to go. Er sagt, es ist Zeit, dass wir gehen. Let's go. Gehen wir. And the guy says to the angel, und der Mann sagt zum Engel, before we go, tell me what you didn't understand. Bevor wir gehen, sag mir noch, was hast du vorher nicht verstanden? What didn't you understand when you came to me the first time? Was hast du nicht verstanden, als du mir das erste Mal erschienen bist? Okay, what I didn't understand was this. Okay, folgendes war das. When God told me that I was to get you, als Gott gesagt hat, dass ich dich holen soll, he told me I would get you in this city. Hat Gott gesagt, ich soll dich in dieser Stadt abholen. I couldn't figure out how you would get there in 6 hours. Und ich habe mir nicht vorstellen können, wie du in 6 Stunden hier sein könntest. But you made it. Aber du hast es geschafft. And the point is that no matter what you do, where you turn to, God already knew that. Und der Punkt ist, egal was du machst oder wo du hinter dich wendest, Gott wusste das schon. Already knew that. Wusste das schon. And oftentimes God speaks directly to a present situation. Und oft spricht Gott direkt in eine Situation hinein, die jetzt gerade stattfindet. Other times what he's telling me is about to come. Manchmal sagt er mir von Dingen, die erst kommen werden. Last Sunday there was this guy in church. Letzten Sonntag war dieser didn't know until after service. Und ich habe das nicht gewusst erst nach dem Gottesdienst. He was one of my sponsors from Finland who helped start this church. Er war einer der Sponsoren aus Finnland, die geholfen haben, diese Gemeinde zu gründen. From the very, very beginning. Von ganz, ganz am Anfang. And he supported Mary and I for 3 years. Und er hat Mary und mich 3 Jahre lang unterstützt. We went out to where pizza with him afterward. Und wir sind nachher noch mit ihm essen gegangen. He could not believe what God has done. Und er konnte es nicht glauben, was Gott getan hat. His name is Pekka. Und sein Name ist Pekka. So after this wonderful time with him, und nach dieser wunderbaren Zeit mit ihm, I'm in bed with Mary, liege ich mit Mary im Bett. I'm going to get a word from the Lord. Und ich sage, ich möchte mir jetzt noch etwas vom Herrn holen. And I just opened my Bible. Und ich habe meine Bibel aufgeschlagen. I started to read. Und habe angefangen zu lesen. I said, "Hun, listen to this." Ich sage, Lieblinge, hör mal zu. And King Pekka, und König Pekka, did mighty things for the Lord. Hat mächtige Dinge für den Herrn getan. I said, "Do you think that Jesus has a sense of humor?" Also, glaubst du, dass Jesus einen Sinn für Humor hat? I mean, when was the last? Did you even know there was a Pekka in the Bible? Hast du gewusst, dass es so einen König gab, den Pekka? I said, "When was the last time that I ever met that we ever mentioned the name Pekka?" Also, wann war das letzte Mal, dass wir je diesen Namen erwähnt haben? Do you think that God is just laughing right now? Und glaubst du, dass Gott jetzt gerade sich irrsinnig abhaut? I'm just going to close with this. Ich möchte damit schließen. My confessing, the second habit. Das Bekenntnis dieser zweiten Gewohnheit. I'm confessing what the Lord gave me. Damit bekenne ich das, was der Herr mir gegeben this hat. Is what I'm confessing. Das ist das, was ich bekenne. I'm confessing throughout the day what God gave me in the quiet time. Ich bekenne den ganzen Tag über das, was Gott mir in meiner stillen Zeit gegeben hat. I'm not confessing 7,000 promises throughout the day. Also ich bekenne nicht einfach 7,000 Versprechen, die Gott mir gegeben hat. I'm confessing the one he gave me. Sondern ich bezeuge diese eine Verheißung, die er mir and you gegeben know hat. That you know that you know that you know. Und dann weißt du auch, dass du weißt, dass he du spoke weißt, to you. Dass er zu dir gesprochen you just hat. Know it. Denn du weißt das. And number three, und drittens, I am walking in light of what I'm confessing. Ich gehe dann auch im Licht dessen, was ich bekenne. So my Christianity is not this abstract thing of just doing anything. Und so wird mein Christentum nicht diese abstrakte Sache, wo ich einfach irgendetwas tue. What I do, sondern das, was is ich tue, very focused. Ist sehr konzentriert. And when I'm before the Lord, und wenn ich vor dem Herrn stehe, and the Lord has me turn somewhere, vor dem Herrn bin und der Herr lässt mich eine Stelle aufschlagen, and he can have me turn anywhere. Und er kann mich wirklich überall aufschlagen lassen. Even to a place I would try to avoid. Selbst an eine Stelle, die ich ja vermeiden möchte. He'll have you turn there. He'll speak to you. Er wird zu dich aufschlagen lassen und he, er wird zu dir if sprechen. He can calm the waves of the sea, wenn er die Welle, den Sturm stillen kann, he can get you to read what he wants you to read. Dann kann er dich auch das lesen lassen, was er möchte. If you'll go there. Wenn du da bereit bist, das zu tun. And he might just say this. Und er sagt vielleicht, the person in the story is you. Dieser Mensch in dieser Geschichte, das bist du. That's you. Das bist du. You're the unforgiving person. Du bist diese Person, die nicht vergeben kann. I'm a little uncomfortable. That's you. Okay, ich fühle mich jetzt etwas unwohl, aber das bist that's du. You. Do you know that I want you to go to that person. Oder diese andere Person, ich möchte, dass du hingehst zu and ihr. I want you to apologize. Und ich möchte, dass du dich entschuldigst. Wow. See, my obedience is in light of listening. Seht ihr, mein Gehorsam steht immer im Lichte meines Hörens. I have a habit of doing what the Lord tells me to do. Denn ich habe dann eine Gewohnheit, das zu tun, was der Herr möchte, dass ich and then I find myself doing things. Und dann sehe ich mich in der Situation, dass ich Dinge tue. That are so spirit led, it's beyond me. Die so geistgeführt sind, dass es einfach mich selbst übersteigt. I'm just in the right places at the right times. Denn ich bin dann einfach am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Because I have a habit of listening to the Lord. Weil ich diese Gewohnheit habe, auf den Herrn zu hören. Speaking forth what he tells me. Das ausspreche oder bekenne, was er zu mir sagt. And you can get in the habit of writing it down. Und man kann auch die Gewohnheit entwickeln, das Ganze aufzuschreiben. Write it down, what God tells you. Schreib es auf, was Gott zu dir gesagt hat. And then walk in obedience to that. Und dann geh auch im Gehorsam. And your life becomes this very focused light. Und dein Leben wird ein sehr gebündeltes Licht werden. If I don't have the habit of listening, wenn ich nicht die Gewohnheit habe, zuzuhören, I will never develop a proper habit of confessing. Dann werde ich auch nie die richtige Gewohnheit eines Bekenntnisses haben. Because I'll just be confessing anything. Denn ich bekenne dann einfach alles. But it's not coming from what God wants me to confess for the moment. Aber es kommt nicht aus dem heraus, was Gott möchte, dass ich in diesem Augenblick bekenne. And then I'm not doing what God wants me to do in the moment. Und dann tue ich auch nicht das, was Gott von mir möchte. I'm just gonna confess a prayer. I'm just gonna rejoice. Ich werde einfach eine Verheißung bekennen und ich werde mich freuen und fröhlich sein. Rejoice, rejoice. Again, I say rejoice. And the Spirit says, why don't you mourn? Und dann sagt der Geist vielleicht, warum weinst du nicht? Because in your heart is something that is so hurtful at the moment. Weil in deinem Herzen etwas ist, das so schmerzhaft ist. Don't try to live in denial by confessing something that's not on my heart at the moment. Versuch nicht fröhlich zu sein, indem du etwas bekennst, was gar nicht auf meinem Herzen ist. Why don't you go to your wife? Warum gehst du jetzt nicht zu deiner Frau? And be reconciled. Und versöhnst dich mit ihm. Leave your gift at the altar. Lass deine Gabe am Altar liegen. In Matthew chapter 5. Matthäus Kapitel 5. Leave it at the altar. Lass es beim Altar liegen. Go do what I'm telling you to do. Geh hin und tu das, was ich zu dir sage. And then come back. Und dann komm wieder. And make an offering. Und bring ein Opfer dar. Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you for this morning. Danke für diesen Morgen. Thank you for each one here. Danke für jeden einzelnen hier. We all so desire to have intimacy with you. Wir wünschen uns alle so sehr eine Nähe zu dir. There's so many things that press for time. Gibt so viele Dinge her, die unsere Zeit in Anspruch nehmen. That it seems that the most difficult habit of all. Und es scheint so, dass die schwierigste Gewohnheit überhaupt. Spending time with you. Die ist, Zeit mit dir zu verbringen. We pray, Lord, that you would teach us. Wir beten, Herr, dass du uns lehrst. And help us to be intentional. Dass du hilfst, eine Absicht zu haben, in developing this habit, um diese Gewohnheit zu entwickeln, to spend time with you. Um Zeit mit dir zu verbringen. And if you're here and you don't know the Lord, und wenn du hier bist und den Herrn nicht kennst, pray a simple prayer like this. Dann sprich einfach ein ganz einfaches Gebet. God in heaven, sag Gott im Himmel, what do I know? Was weiß ich schon? If you're there, ob du da bist, and you want to know me, wenn du da bist und mich kennenlernen willst, forgive my sin. Dann vergib mir meine Sünde. And wash them away. Und wasch sie ab. Through the blood of Jesus. Durch das Blut Jesu. Speak to my heart. Sprich du zu meinem Herzen. And fill me with your peace. Und füll mich mit deinem Frieden. In Jesus' name. In Jesu Namen bitte ich. Amen. Let's just take a moment and spend a moment with the Lord. Wir wollen einfach jeder für sich einen Moment Zeit. Just talk to him. Talk to him. Sag ihm etwas. If you haven't spoken to him in a while, then just tell him that. Und wenn du schon länger nicht mit ihm geredet hast, dann sag ihm das auch. Ask him for help. Und bitte ihn dir zu helfen.